wollen die Welt oder gar nix. Renn quer durch die Matrix, doch erkenn keinen tieferen Sinn. Unter Palmen aus Plastik wurde Geschichte geschrieben. Lass das erste Kapitel beginnen. West wie ein Smog in meiner Lunge. Der 50 km/h Roller dreht seine Runden. Kenne jeden Stein meiner Stadt, selbst von unten. Kenne jeden Club und den Jungs mit den Guten. Die Rap-Studios, die sich in dem Business versuchen. Lieder nach Lieder, Reggae bis Heavy Metal. Doch kein Sound verlässt das Revier. Immer und immer wieder dasselbe Level. Wird Zeit, sich von mir zu verziehen. Ciao, ciao. Bleibt, wo ihr seid, Mann, ich seh nur den Weg vor mir. Laufe ohne Fessel an den Beinen. Eure Gegenwart ist jeden Tag auf Ketamin. Ciao, ciao. Steig weiter hoch und weiß nicht, wann's ein Ende gibt. Laufe ohne Fessel an den Beinen. Von der Kreisliga rein in die Champions League. Du bist beste Sort in der Lunge. Einfach so ein Pitbull gekauft, lauf ne Runde. Weiß nicht mal wohin, ich hab die Schule verkackt. Hab kein Masterplan und kein Ausbildungsplatz. Aus Langeweile voll tätowiert. Hartz IV ist voll viel Papier, Mann, was wollt ihr von mir? Führerschein verloren, ich war leider high. Rap-Texte schreibe nur ein Zeitvertreib. Und meine Mama ganz verzweifelt. Fragt sich, was wird nur aus ihrem Sohn? War der Beginn meiner Reise. Es tut mir leid, Jungs, haut rein, ich muss los. Ciao, ciao, bleibt, wo ihr seid, Mann, ich seh nur den Weg vor mir. Laufe ohne Fessel an den Beinen, eure Gegenwart ist jeden Tag auf Ketamin. Ciao, ciao, steig weiter hoch und weiß nicht, wann's ein Ende gibt. Laufe ohne Fessel an den Beinen, von der Kreisliga rein in die Champions League. Bleibt, wo ihr seid, bei euch ändert sich nichts. Depression und kein Ende in Sicht. Ciao, ciao. Ihr habt nichts zu berichten, wenn man sich trifft, oh nein. Also bleibt, wo ihr seid, denn es ändert sich nichts. Ciao, ciao.